Na, der ist heute nicht mehr lang aus. Schlimm heute nicht, auch geknurrt. Ja, wird jeden Tag schlimmer. Dann geh doch lieber nach Hause, Vater. Vielleicht solltest du ein bisschen schlafen. Ja, ins Bett. Willst du, dass ich da stick? Geh doch wenigstens ein Stück spazieren, Onkel Knut. Ja, ich begleite dich. Ich gehe auf keinen Fall, bevor er kommt. Heute auf Nacht sage ich es ihm direkt ins Gesicht, unserem Chef. Ach nein, warte lieber noch, Onkel Knut. Ja, Vater, wart noch. Bitte. Lang können wir das nicht mehr leisten. Was tragen Sie da ein, Fräulein Fosli? Ach, nur so. Sind Sie weg? Nein. Zeigen Sie mal. Kaya? Ja? Warum ziehen Sie immer den Schirm ab, wenn ich reinkomme? Er steht mir nicht. Ach so? Jetzt werde ich rot. Arme, arme kleine Kaya. Psst, die können Sie hören. Hat jemand nach mir gefragt? Junge Ehepaar, die Villa draußen bei Löstern bauen wollen. Ach, die. Wir sollen warten. Bin mir selber noch nicht klar über den Entwurf. Die wollten dringend Zeichnungen sehen. Ja, ja. Das wollen sie alle. Sie träumen halt von ihren eigenen vier Wänden. Ja, das kenne ich. Man kann ihnen jede Hundehütte hinstellen. Aber es ist noch lange kein Wohnhaus. Da sollen sie sich lieber an jemand anders wenden. Sagen Sie, dass er wieder kommt. Sie wollen den Auftrag abgeben? Ja, das Dreck bauen. Außerdem kenne ich die Leute gar nicht. Sie sind ganz in Ordnung. Ragnar kennt die Familie. Ach, ganz in Ordnung. Mit Leuten, die ich nicht kenne, will ich nichts zu tun haben. Soll zu jemand anders gehen. Ist das Ihr Ernst? Ja, ausnahmsweise. Könnte ich noch einen Augenblick mit Ihnen reden? Ja, klar. Geht so lang nach nebenan, ihr zwei. Aber Onkel Knut! Tu, was ich dir sag! Die Kinder dürfen nicht wissen, wie schlecht es mir geht. Ja, du siehst wirklich nicht sehr gut aus in letzter Zeit. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde jeden Tag schwächer. Soll ich doch reden? Nein. Ja? Es geht um Ragnar. Was soll mit ihm werden? Dein Sohn bleibt natürlich hier bei mir, solange er will. Das ist es ja gerade. Er meint, er muss weg. Eine fabelhafte Stellung hier, aber wenn er ein bisschen mehr haben will, habe ich auch nichts. Nein, das ist es nicht. Es ist höchste Zeit. Er müsste jetzt eine Chance kriegen, dass er selbstständig arbeitet. Ja, glaubst du denn, dass Ragnar das schaffen würde? Manchmal habe ich auch meine Zweifel über den Buben. Die ganzen Jahre hast du nicht ein einziges gutes Wort über ihn gesagt. Und dann denke ich wieder, so unbegabt kann er doch gar nicht sein. Er hat auch nichts gründlich gelernt, außer zeichnen. Oh, du hast auch nicht viel können. Bist bei mir angestellt, warst du. Aber du hast dich trotzdem selbstständig gemacht. Hast dich hochgearbeitet, hast mich überholt. Und viele andere auch. Ja, es ist ganz gut gelaufen. Ja, für dich allerdings. Aber du wirst mich doch nicht sterben lassen mit der Ungewissheit über Ragnar. Und dann möchte ich noch, dass die zwei heiraten. Bevor er mich schleicht. Will sie das? Kaya nicht so sehr. Aber der Ragnar redet dann dauernd davon. Du musst ihm helfen, dass er auf seine eigenen zwei Füße steht jetzt. Mensch, das Kind, ich kann ihm doch keine Aufträge aus der Luft zaubern. Er könnte jetzt gerade einen großen Auftrag kriegen. Was könnte er? Wenn du zustimmst, ja. Was für ein Auftrag denn? Er könnte die Villa in Löwstrand bauen. Die baue ich doch. Wolltest du doch gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Ja, du hast es doch gerade gesagt. Ja, und? Könnte Ragnar denn den Auftrag bekommen? Ja, er kennt die Familie. Und dann hat er nur so einen Spaß, weißt du, Zeichnungen gemacht und Kostenvoranschläge Zeichnungen und so weiter. Und die Leute finden die gut? Ja, wenn du es einmal anschauen würdest und begutachten dann. Dann würden sie sich von Ragnar ihr Haus bauen lassen. Ja, sie fanden seine Ideen sehr überzeugend. Sie fanden sie neu und originell. Neu? Nicht diese altmodische Scheiße, die ich baue? Ja, nein. Irgendwie anders haben sie Die Leute sind also hergekommen, um mit Ragnar zu sprechen, während ich weg war? Nein. Sie sind wegen dir gekommen. Und dann haben sie dich fragen wollen, ob du bereit wärst, zurückzutreten. Zurücktreten? Ich? Ja, warum denn nicht? Wenn am Ragnar seine Zeichnungen gut sind? Ich? Zurücktreten? Zugunsten von deinem Sohn? vom Vertrag zurücktreten, haben's gemeint. Das ist doch genau dasselbe. Also so ist das. Albert Zollnitz soll in Ruhestand. Soll zurücktreten, zugunsten eines Anfängers. Platz machen. Platz für die Jugend. Platz, Platz, Platz. Mein Gott, hier ist doch Platz genug für mehr als einen. So viel Platz ist hier auch wieder nicht, aber darum geht's nicht. Ich werde nie nachgeben. Ich trete von niemand zurück. Nicht freiwillig. Nie. Also darf er nicht einmal in Ruhe sterben. Ohne Sicherheit, ohne Freude, ohne Glauben und Vertrauen zu Ragnar, ohne dass ich ein einziges Bauwerk von ihm gesehen habe. Willst du das? Frag mich das jetzt. Doch, antwort mir. Soll ich so arm sterben? Du musst sterben. So gut du kannst. Ja, dann? Ich kann gar nichts anderes tun, verstehst du? Ich bin, wie ich bin. Und ich kann mich nicht neu erfinden. Nein, nein, das kannst du wohl nicht. Dürfte ich ein Glas Wasser haben? Ja, natürlich. Anna? Ja? Bitte Sie mit Ihren Vater nach Hause. Ja, aber Vater, hast du... Was ist denn los? Gib mir deine Arme, gib mir... Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Wenn Sie können. Gute Nacht. Kai, zieh dich an. Frau Fossi, brauche ich noch. Ein paar Minuten. Muss aber einen Brief diktieren. Wirklich einen Brief? Nein, nein, natürlich nicht. Kaya? Ja? Kommen Sie her. Sofort. Näher. Und was soll ich jetzt tun? Habe ich das Ihnen zu verdanken? Nein, das dürfen Sie nicht denken. Und jetzt wollen Sie heiraten? Ragnar und ich sind schon fast 5 Jahre verlobt. Na ja, Sie haben Ragnar auch ganz gern, Kaya, nicht? Ach, das wissen Sie doch. Seit ich hier bei Ihnen bin, gibt es nur noch einen Menschen für mich. Ich kann niemand anders lieben. Ich kann Sie nie verlassen, nie. Ja, dann reden Sie doch Ragnar diesen ganzen Schwachsinn aus. Heiraten Sie so viel Sie wollen. Ja, ja, ich meine, überreden Sie ihn doch, dass er diese fabelhafte Stellung hier erhält. Dann kann ich Sie nämlich aufhalten, völlig. Das wäre wunderbar. Ich kann nicht auf Sie verzichten. Ich brauche Sie neben mir. Jeden Tag. So lieb zu mir, so wahnsinnig lieb. Kaya, Kaya, um Gottes Willen. Ich glaube, ich höre jemanden. Albert. Ach, du bist da, Liebe. Störe ich? Nein, nein, überhaupt nicht. Fräulein Fossi schreibt nur noch schnell einen Brief für mich. Ja, das sehe ich. Was wolltest du, Aline? Ich wollte dir nur sagen, der Dr. Herdal ist da. Hm, gibt's was Besonderes? Willst du nicht dazukommen, Halvard? Er wollte dir guten Tag sagen, wenn er schon hier ist. Ja, ja, das kann ich mir denken. Ja, dann bitte ihn doch einen Moment zu warten. Aber du kommst dann auch. Mal sehen, vielleicht später. Ja, gut. Aber vergiss es nicht, Halvard. Aber vergiss es nicht, Halvard. Gehen Sie doch lieber auch, Kaya. Gott, Frau Solnitz, das ist bestimmt was ganz Schlimmes. Das tut sie sowieso. Und um die andere Geschichte brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Ja, wenn das von mir abhänge. Sie schaffen das bestimmt, Kaya. Bis morgen. Wenn es keinen anderen Weg gibt, mache ich mit ihm Schluss. Was? Sie sind wohl... Ach so. Es geht Ihnen um Ragnar. Nein, um Gottes Willen. Wie können Sie sowas denken? Es geht mir nur um dich, Kaya. Deswegen musst du ja Ragnar dazu überreden, dass er bleibt. So, jetzt ab nach Hause. Ja, ja. Gute Nacht. Ach. Übrigens, sind Ragnars Zeichnungen da drin? Ich glaube, er hat sie nicht mitgenommen. Dann holen Sie sie doch mal her. Schau ja vielleicht doch mal kurz rein. Ach, bitte, tun Sie das. Ich tue es nur für Sie, kleine Kaya. So, jetzt holen Sie sie. Was sind Sie alle? Da drüben auf dem Tisch. Dann gute Nacht. Seien Sie doch nicht so streng, wenn Sie an mich denken. Ach, Halber, gute Nacht, Kleines. Ich kann den Doktor nicht länger aufhalten. Ja, kommen Sie doch rein. Haben Sie den Brief schon fertig? Brief? Sie können gehen, Fräulein Fosli. Wir sehen uns morgen früh. Punkt 9. Ja, wie immer. Gute Nacht, Frau Solmes. Fräulein. Ein Glück, dass du das Fräulein Fosli gefunden hast. Ja, sie ist sehr brauchbar. Ja, das merkt man. Ja, ja, sie hat viel gelernt in den letzten 2 Jahren. Auch als Buchhalterin? Also, Doktor, Sie kommen später wieder. Ja. Zum Abendessen. Wenn ich meinen Patienten besucht habe. Gut. Haben Sie es sehr eilig, Doktor? Nein, gar nicht. Darf ich Sie was fragen? Ja, natürlich. Dr. Herder, haben Sie an mir etwas angemerkt? Jetzt gerade meinen Sie? Ja, mir gegenüber. Haben Sie etwas an ihr bemerkt? Na ja, sie ist nicht gerade begeistert, dass Sie dauernd eine andere Frau um sich haben. Ja, da kann ich auch nichts dran ändern. Ich brauche Fräulein Fosli. Mein lieber Solnes, darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen? Bitte? Frauen, wissen Sie, haben für gewisse Dinge ein sehr genaues Gespür. Ja, und? Und wenn Ihre Frau dieses Fräulein Fosli nicht ertragen kann, ich meine, es könnte ja sein, dass Sie vielleicht einen Anlass dafür gegeben haben. Hoho! Na, habe ich recht? Nein. Na ja, also immerhin haben Sie ja schon mehrere Frauen in Ihrem Leben gekannt. Richtig. Aber dieses Fräulein Fosli, da ist nichts, nein? Nein, überhaupt nichts. Von mir aus. Und von ihr aus? Ja, um ganz ehrlich zu sein, Alines Gespür ist nicht ganz falsch. Aha. Doktor, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, dass ich damals Knut Brovik und seinen Sohn bei mir angestellt habe, als seine Firma schon fast pleite war. Ja, das habe ich gehört. Sie sind beide sehr begabt, wissen Sie. Aber dann musste sein Sohn sich unbedingt verloben. Dann wollte natürlich das Mädchen heiraten und sich selbstständig machen. Das wollen Sie alle heute. Ja, ja, saudumme Angewohnheit. Alle wollen es heiraten. Ja, aber ich brauchte Ragnar. Und den Alten auch. Der ist nämlich sehr gut. Beim Berechnen von Tragfähigkeit und Kubikinhalt und so weiter, wissen Sie? Ja, aber der Ragnar ist doch bei Ihnen geblieben. Ja. Das ist es ja gerade. Eines Tages kam die Fosli hier an. Mit irgendeiner Bestellung. Sie war hier noch nie gewesen. Und als ich sah, wie verliebt die beiden waren, da fiel mir plötzlich ein, wenn ich Sie hier ins Büro als Buchhalterin nehme, bleibt Ragnar vielleicht auch. Ja, ich verstehe. Aber ich habe nichts gesagt. Ich stand nur da und habe Sie angeguckt und habe mir einfach gewünscht, dass ich Sie hier hätte. Dann haben wir uns über weiß der Teufel was unterhalten und dann ist sie wieder weggegangen. Mhm. Aber am nächsten Tag, am Abend, nachdem der alte Brovik und Ragnar nach Haus gegangen waren, ist sie wiedergekommen, als ob wir eine Verabredung hätten. Ziemlich seltsam. Sie wollte wissen, was ihre Arbeit hier wäre und ob sie gleich am nächsten Morgen anfangen könnte und so weiter. Na, vielleicht wollte sie nur in der Nähe von ihrem Freund sein. Das habe ich zuerst auch gedacht, aber das war's nicht. Sie schien sich immer weniger für ihn zu interessieren, nachdem sie einmal hier war. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich sie angucke, auch wenn sie mit dem Rücken zu mir steht, dass sie das spürt. Wenn ich in ihre Nähe komme, fängt sie an zu zittern. Was sagen Sie dazu? Dafür gibt es bestimmt eine Erklärung. Also die andere Geschichte, dass sie dachte, ich hätte ihr etwas gesagt, was ich mir nur gewünscht hatte, für mich allein, ohne ein Wort. Was halten Sie davon, Dr. Herder? Das gehört nicht in mein Fach. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich auch bis jetzt nicht mit Ihnen darüber geredet. Aber was soll ich denn jetzt tun? Wenn sie geht, geht Ragnar auch. Ihrer Frau haben Sie da nie was davon erzählt, nein? Nein. Warum eigentlich nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass das gut für mich ist. wenn Aline mir Vorwürfe macht, die nicht gerechtfertigt sind. Dass mich das zwar quält, aber dass auch das gut für mich ist. Ich verstehe kein Wort. Doch, doch. Wissen Sie, es ist wie eine Art winzige Wiedergutmachung für eine Schuld, die nie wieder gut gemacht werden kann. Bei Ihrer Frau? Ja. Ich kann dann freier atmen. Ein Weilchen. Verstehen Sie? Nein. Kein Wort. Ja, dann lassen Sie mich noch nicht drüber reden. Na, Doktor, Sie denken ganz bestimmt, dass Sie mich jetzt ganz schön aus der Reserve gelockt haben, was? Gelockt? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, Herr Solz. Sie sind doch hergekommen, um mich zu beobachten. Okay, wie komme ich denn dazu? Na, los, raus damit. Sie denken doch über mich genauso wie Aline. Und was denkt Ihre Frau über Sie? Sie denkt natürlich, dass ich krank bin. Krank, Sie? Mit mir hat sie kein Wort drüber geredet. Aline hält mich für verrückt. Also, mein lieber Solnis. Ja, verdammt nochmal, und jetzt hat sie es so weit, dass Sie es auch denken. Herr Solnis, mir ist sowas noch nie durch den Kopf gegangen. Und Ihrer Frau auch nicht, das schwöre ich Ihnen. Das ist richtig. Denn auf eine gewisse Weise, wissen Sie, hat sie nicht ganz unrecht. Herr Solnis, das geht mir jetzt allmählich zu weit. Aber da Sie mich nicht für verrückt halten, müssen Sie doch denken, dass ich der glücklichste Mensch in der Welt bin. Ja, natürlich. Sie haben doch Ihr ganzes Leben lang ein unglaubliches Glück gehabt. Ganz richtig. Ich kann mich nicht beschweren. Zuerst ist Ihre verrückte alte Räuberburg abgebrannt. Seit Generationen gehörte das Haus Alines Familie. Ja, aber für Sie war es doch immerhin ein Glücksfall. Das hat Ihnen Ihren Start gegeben. Damals waren Sie armer Bursch vom Land und heute haben Sie die absolute Spitze in Ihrem Beruf erreicht. Deswegen habe ich auch Angst. Tag. Es kann ja nicht immer so weitergehen. Ja, warum denn nicht? Die Jugend. Was, die Jugend? Also so alt sind Sie auch noch nicht. Abwarten. Plötzlich steht jemand da und ruft Platz machen. Und all die anderen werden mit ihm losstürmen. Und die Fäuste schütteln und brüllen. Platz machen, Platz machen. Warten Sie es nur ab, Doktor. Eines Tages kommt die Jugend, klopft an die Tür. Ja und? Ja, das wird dann das Ende von Baumeister Solnis sein. Anders. Haben Sie auch was gehört? Ja, da hat jemand an die Tür geklopft. Herein! Guten Abend. Guten Abend. Erkennen Sie mich nicht wieder? Nein, um ehrlich zu sein. Ich dachte einen Moment, dass... Aber ich erkenne Sie wieder, Fräulein. Cholera diritti! Sie sind... Ja, freilich. Guten Abend. Wir haben uns auf einer Berghütte kennengelernt jetzt im Sommer. Aber sagen Sie mal, wo haben es denn die anderen Damen? Die sind weitergereist zur Westküste. Ach so, für die war aber wahrscheinlich abends immer ein bisschen zu laut, was? Die waren sauer. Ja, das glaube ich. Aber Sie müssen auch zugeben, Sie haben schon ein bisschen mit uns geflirtet. Ja, das war doch auch lustiger, als da zu sitzen und mit den alten Tanten Socken zu strecken, ja, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Sind Sie heute Abend angekommen? Ja, gerade eben jetzt. Ganz allein, Fräulein Wangel? Ja. Wangel? Heißen Sie Wangel? Ja, natürlich. Dann sind Sie vielleicht die Tochter vom Bezirksarzt oben in Lüsanger? Ja, wessen Tochter sollte ich denn sonst sein? Ja, da muss ich Sie doch kennengelernt haben, als ich den Sommer da war und den Turm auf die alte Kirche gebaut habe. Ja, da war's. Ist aber lange her. 10 Jahre auf den Tag. Sie können doch damals nur ein Kind gewesen sein. Naja, so 12, 13 Jahre immerhin. Ist das Ihr erster Besuch da in der Stadt, Fräulein Wangel? Ja. Und Sie kennen hier niemand sonst, nehme ich an? Nur Sie. Ach, und Ihre Frau natürlich. Ach, die kennen Sie auch? Ja, ganz flüchtig. Wir waren ein paar Tage zusammen im Sanatorium. Ach, da oben. Sie hat gesagt, ich dürfte Sie mal besuchen, wenn ich in die Stadt käme. Sie hat sie aber gar nicht zu sagen brauchen. Komisch, sie hat mir nichts davon erzählt. Ich wollte Sie fragen, ob ich hier übernachten darf. Ja, Das wird sicher möglich sein. Ich habe aber nichts zum Anziehen. Also nur das, was ich anhab, sehen Sie? Ach, und noch einmal Unterwäsche zum Wechsel im Rucksack. Aber die müsste gewaschen werden. Ja, dann sage ich am besten gleich meiner Frau. Ja, und ich kümmere mich um meinen Patienten. Ja, tun Sie das, Doktor. Und danach kommen Sie ja wieder. Ja, da können Sie Gift drauf nehmen. Soll es? Ja. Sie sind ja wirklich ein Prophet. Wie meinen Sie das? Na Mensch, die Jugend ist gekommen und hat bei Ihnen angeklopft. Ganz so habe ich es nicht gemeint. Nein. Das Fräulein. Sind Sie doch in die Stadt gekommen? Fräulein Mangel möchte gerne bei uns übernachten. Bei uns? Ja, sehr gerne. Um Ihre Kleider in Ordnung zu bringen. Ja, ich werde mich um Sie kümmern, so gut ich kann. Das ist doch nur meine Pflicht. Ihr Koffer kommt bestimmt noch nach. Ich habe keinen Koffer. Ach, ja, das wird sich schon alles regeln. Ja, jetzt muss ich meinem Mann einen Augenblick Gesellschaft leisten und ich sehe zu, dass man Ihnen ein Zimmer ein bisschen nett herrichtet. Können wir nicht eins der Kinderzimmer benutzen? Die sind doch ganz in Ordnung. Ja, da ist reichlich Platz. Jetzt setzen Sie sich doch hin und ruhen ein wenig aus. Haben Sie also mehr als ein Kinderzimmer? Ja, drei. Wie viele Kinder haben Sie denn? Gar keine. Aber Sie könnten doch so lange das Kind im Hause sein. Für heute Nacht, ja. Keine Angst, die schreien nicht. Heute noch werde ich schlafen im Murmeltier. Ja, Sie sind bestimmt sehr müde. Ach, überhaupt nicht. Aber ich werde trotzdem gut schlafen. Ich finde es ganz toll, so im Bett zu liegen und zu träumen. Träumen Sie oft? Na, wie? Fast jede Nacht. Was träumen Sie denn so meistens? Sage ich Ihnen nicht heute Abend. Ein andermal. Vielleicht. Suchen Sie was? Nö. Ich gucke mich nur ein bisschen um. Da darf man das nicht. Doch, bitte. Schreiben Sie in diesem Riesenbuch? Nein, das tut die Buchhalterin. Eine Frau? Natürlich. Ist die immer mit Ihnen ja zusammen? Ja. Verheiratet? Nein. Oho. Aber sie heiratet wahrscheinlich bald. Wie schön für Sie. Aber nicht so schön für mich, weil ich dann keine Hilfe mehr habe. Wieso, können Sie die mal anders genauso Gutes finden? Ja. Vielleicht würden Sie gern hierbleiben und in diesem Riesenbuch schreiben. Oh, Sie haben wohl eine Meise, was? Danke, nein. Ohne mich. Für mich gibt es ja was Besseres zu tun. Finden Sie nicht? Ja, einkaufen gehen. Sie wollen sicher ein hübsches Kleid kaufen. Nee, das lasse ich lieber bleiben. So? Ich habe mein ganzes Geld verjubelt. Kein Koffer und kein Geld. Es macht nichts, ist mir Schnurz. Ja, wissen Sie, das gefällt mir an Ihnen. Nur das? Unter anderem. Lebt Ihr Vater noch? Ja. Und Sie wollen hier jetzt studieren, vielleicht? Nö. Eigentlich nicht. Aber Sie bleiben doch noch länger. Kommt drauf an. Da auch Meister Solnitz? Ja. Sie haben kein sehr gutes Gedächtnis, was? Nein. Das höre ich zum ersten Mal. Tja. Wollen Sie denn nicht mit mir über die Geschichte da oben reden? In Lüsanger? Nun, da gibt's doch nicht viel zu reden. Finde ich. Ach, finden Sie? Ja, dann reden Sie doch zuerst drüber. Als der Turm fertig war, da gab's doch ein großes Fest in der Stadt. Ja, den Tag vergesse ich nicht so schnell. Nein, oh, wie nett von Ihnen. Nett? Wir Schulmädchen, wir waren alle in Weiß und wir hatten alle Fahnen. Ah ja, die Fahnen. Daran erinnere ich mich. Ja, und dann sind sie auf das Gerüst geklettert. Sie trugen einen riesigen Kranz und den haben sie ganz oben an den Wetterhahn gehängt. Ja, ja, ja, das habe ich damals immer getan. Das ist ein alter Brauch. Das war vielleicht spannend, da unten zu stehen und zu ihnen hochzusehen. Wenn der jetzt runterfällt, der große Baumeister. Ja, ja, ja. Das hätte auch sehr leicht passieren können. Eine von diesen kleinen weißen Hexen da unten, die hat plötzlich gewinkt und zu mir hochgeguckt. Hurra, Baumeister Solnitz! Und mit ihrer Fahne so hin und her geschwenkt, dass ich fast das Gleichgewicht verloren hätte. Ich war die kleine Hexe. Natürlich. Sie müssen es gewesen sein. Ach, das war doch so wahnsinnig aufregend. Ich habe mir doch nie vorgestellt, dass irgendein Baumeister in der ganzen Welt so einen wahnsinnig hohen Turm bauen kann. Und dann sie da oben stehen zu sehen. Ganz, ganz oben. Und ihm wurde überhaupt nicht schwindelig. Und bei dem Gedanken, da wurde einem selber ganz schwindelig. Wie konnten Sie denn so sicher sein, aber dass ich nein. Nicht... Das wusste ich. Hier. Sonst hätten Sie doch nicht da oben stehen können und singen. Singen? Ich habe gesungen. Ja, wie? Ich habe in meinem Leben nie einen Ton gesungen. Doch. Damals haben Sie gesungen. Das hat sich angehört wie Harfen in der Luft. Das ist ja eine sehr erstaunliche Geschichte. Aber das Eigentliche ist ja nachher passiert. Das Eigentliche? Ja, also daran brauche ich doch wohl nicht zu erinnern. Doch, erinnern Sie mich dran. Erinnern Sie sich nicht das Riesenbankett für Sie im Club? Ah ja, das muss derselbe Nachmittag gewesen sein. Am nächsten Morgen bin ich abgereist. Ja, nach dem Bankett, da sind wir zu uns nach Hause zum Abendessen gegangen. Ganz richtig, Fräulein Wangel. Wie genau Sie sich an alle diese kleinen Details erinnern. Keine Details? Na Mensch, war das vielleicht ein kleines Detail, dass ich zufällig alleine im Wohnzimmer war, als Sie ankamen? Wirklich? Also damals haben Sie mich nicht kleine Hexe genannt. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie haben gesagt, wie schön ich aussehe in meinem weißen Kleid. Wie eine kleine Prinzessin. Und das stimmte sicherlich auch, Fräulein Wangel. Außerdem, an dem Tag habe ich mich so glücklich und frei gefühlt. Und dann haben Sie gesagt, wenn ich groß bin, dann würde ich Ihre Prinzessin werden. Na, habe ich das auch ja. gesagt? Und als ich Sie gefragt habe, wie lange ich denn warten müsste, da haben Sie gesagt, Sie würden in 10 Jahren wiederkommen, wie ein Troll, und mich entführen, nach Spanien oder irgendwohin. Und da würden Sie mir ein Königreich kaufen. Und das haben Sie versprochen. Ja, nach einem guten Essen ist man mit der Rechnung nicht kleinlich. Habe ich das denn auch wirklich alles gesagt? Ja, Sie haben auch gesagt, wie das Königreich heißen sollte. Ach, wie? Apfelsinia. Ein saftiger Name, was? Das ist mir damals gar nicht so gut gefallen. Es klang nämlich so, als wollten Sie sich über mich lustig machen. Nein, das wollte ich bestimmt nicht. Das glaube ich Ihnen. Denn anschließend haben Sie nämlich... Um Gottes Willen, was habe ich denn noch getan? Also das nicht zu fassen, das haben Sie doch nicht auch vergessen. Wollen Sie mir nicht ein bisschen helfen? Vielleicht. Na? Sie haben mich in den Arm genommen und mich geküsst, Baumeister Solnitz. Das habe ich getan? Ja, das haben Sie getan. Sie haben mich in beide Arme genommen und nach hinten gebogen und geküsst. Viele Male. Aber gutes, gutes Fräulein Mangel. Wollen Sie verleugnen? Allerdings. Ach so. Fräulein Mangel? Stehen Sie nicht da wie eine Säule? Was Sie mir da gerade erzählt haben, das müssen Sie geträumt haben. Also jetzt hören Sie mir mal zu, oder? Moment mal, da ist doch mehr dahinter. Ich muss es gedacht haben. Ich muss es gewollt haben. Es mir gewünscht haben, dazu Lust gehabt haben, so dass... Das würde doch eine Erklärung sein. Verdammt nochmal. Also gut, ich hab's getan. Sie stehen also? Ja, wie Sie wollen. Dass Sie mich in den Arm genommen haben? Ja, ja. Und dass Sie mich nach hinten gebogen haben? Ja, sehr weit nach hinten. Und dass Sie mich geküsst haben? Ja, das habe ich getan. Viele Male? So oft Sie wollen. Sehen Sie? Am Ende habe ich Sie also doch noch aus der Nase gezogen. Ja, dass ich sowas vergessen konnte. Ach, Baumeister, Sie haben viele Frauen in Ihrem Leben geküsst, nehme ich an. Nein, das dürfen Sie nicht von mir denken. Fräulein Wangel? Ja. Und dann? Wie ist es denn dann weitergegangen zwischen uns beiden? Gar nicht. Als die anderen Gäste kamen und dann... Ach, richtig, die anderen kamen. Dass ich das auch vergessen habe? Sie haben doch gar nichts vergessen. Sie haben sich nur ein bisschen geschämt. So was vergisst man doch nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben Sie auch vergessen, an welchem Tag es war. An welchem Tag? Ja, an welchem Tag haben Sie den Kranz an den Turm gehängt? Na? Nicht schnell? Ja, den genauen Tag habe ich vergessen. Ich weiß nur, es war vor 10 Jahren, irgendwann im Herbst. Es war vor 10 Jahren, am 19. September. Ja, ungefähr da nehme ich ab. Also, dass Sie sich daran auch erinnern. Aber, Moment mal. Heute ist ja der 19. September. Ja, genau. Und die 10 Jahre sind um. Und Sie sind nicht gekommen, wie Sie mir versprochen haben. Versprochen? Gedroht, meinen Sie? Oh, für mich war das keine Drohung. Ja, dann war das Ganze eben ein Spiel. Ein Spiel, mehr nicht. Sie waren doch noch ein Kind damals. Vielleicht war ich gar nicht mehr so ein Kind. Haben Sie wirklich ernsthaft gedacht, dass ich zurückkommen würde? Das habe ich sogar von Ihnen erwartet. Dass ich nach Lysanger kommen und Sie holen würde? Wie ein Troll. Und Sie auch zur Prinzessin machen würde? Ja, das haben Sie doch versprochen. Ja, ein Königreich schenken würde. Ja, warum denn nicht? Muss doch kein echtes Königreich ja, sein. Ja, zumindest etwas, was genauso gut wäre. Ja, mindestens. Wenn Sie den höchsten Kirchturm der Welt bauen können, dachte ich, dann müssten Sie doch auch so etwas wie ein Königreich organisieren können. Ich verstehe Sie nicht ganz, Fräulein Wangel. Nein. Der Fall ist ganz einfach. Nein, ich bin nicht sicher, ob Sie es ernst meinen oder ob Sie nur spielen. Spielen? Ich auch. Ja, genau, dass wir beide spielen. Wissen Sie schon lange, dass ich verheiratet bin? Ja klar, wusste ich schon immer. Wieso fragen Sie das? Nein, nein, ich dachte nur, warum sind Sie hergekommen? Um mein Königreich abzuholen. Die Frist ist um. Sie werden ja immer besser. Ja, rücken Sie mein Königreich raus, Baumeister Sollenhitz. Hier, auf den Tisch. Ja, jetzt mit meinem Königreich. Warum sind Sie hergekommen? Was haben Sie hier eigentlich vor? Na, erstmal werde ich mir anschauen, was Sie alles gebaut haben. Das wird ein sehr langer Spaziergang werden. Ja, Sie haben schrecklich viel gebaut. Habe ich, besonders in den letzten Jahren. Auch viele Kirchtürme? So irrsinnig hohe? Nein, ich baue keine Kirchtürme mehr. Auch keine Kirchen. Wieso, was bauen Sie denn? Häuser für Menschen. Aber können Sie auf diese Häuser nicht auch so etwas wie einen Kirchturm bauen? Was heißt denn das schon wieder? Ja, irgendwas, was direkt in die Luft zeigt. Mit einem Wetterhahn obendrauf. So hoch, dass er einem schwindelig wird. Komisch. Das ist das, was ich am liebsten tun würde. Ja, warum tun Sie es nicht? Weil es niemand haben will. Wirklich? Aber ich baue gerade ein Haus, genau gegenüber. Wie für Sie selber? Ja, es ist fast fertig. Und obendrauf ist ein Turm. Ein hoher? Ja. Sehr hoch? Man wird sagen, zu hoch für ein Wohnhaus. Morgen früh als allererstes schaue ich mir den Turm an. Sagen Sie, Fräulein Wangel. Ja? Wie heißen Sie eigentlich? Ihr Vorname, meine ich. Ich heiße doch Hilde. Hilde? Wirklich? Erinnern Sie sich denn nicht? Sie haben doch selber Hilde zu mir gesagt. An demselben Tag, an dem Sie sich so schlecht benommen haben. Das auch noch? Ja, aber damals haben Sie mich Hildchen genannt. Das hat mir gar nicht gefallen. Ach, das hat Ihnen gar nicht gefallen? Fräulein Hilde? Nein. In dem Moment gerade nicht. Prinzessin Hilde. Das wird schön klingen. Ja, Prinzessin Hilde von... Wie sollte doch dieses Königreich heißen? Ach, das blöde Königreich, das interessiert mich doch gar nicht mehr. Ich wünsche mir ganz was anderes. Ja. Komisch. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr scheint es mir, als ob ich jahrelang versucht habe, ja, mich an irgendetwas zu erinnern. Irgendetwas, das mir passiert ist und das ich vergessen haben muss. Und ich konnte nie herausfinden, was es war. Sie hätten sich eben Knoten ins Taschentuch machen sollen. Ich hätte bloß rumgelaufen, hätte überlegt, was der Knoten bedeutet. Sie sind eben doch ein Troll. Das ist gut, dass Sie gerade jetzt gekommen sind. Gut? Ich saß hier so allein, ganz hilflos. Wissen Sie, ich hatte plötzlich Angst. Entsetzliche Angst. Vor der Jugend. Vor der Jugend? Aber vor der Jugend muss man doch keine Angst haben. Doch, deswegen habe ich mich hier eingeschlossen. Eines Tages wird die Jugend hierher kommen. Und an meine Tür donnern. Und sie aufbrechen. Und hier zu mir hereinstürmen. Ich finde, dann sollten Sie einfach rausgehen. Und die Tür aufmachen. Die Tür aufmachen? Ja. Und die Jugend reinlassen. Als Freund. Nein. Nein. Jugend heißt Rache. Sie marschiert an der Spitze einer Armee, die alles umstürzen will. Und schwenkt eine neue Fahne. Können Sie mich nicht gebrauchen, Baumeister? Ja, jetzt kann ich Sie gebrauchen. Weil Sie auch unter einer neuen Fahne marschieren. Jugend gegen Jugend. Ja, krasser Herr. Sie sind ja immer noch da mit unserem Baumvogel. Ja, wir haben uns über vieles unterhalten. Wir beide. Über Altes und Neues. Aber was? Wirklich? Ja, war ganz prima. Der Baumeister hat so ein irres Gedächtnis. Jedes kleine Detail, so patsch da. Mein Wangel, Ihr Zimmer ist fertig. Oh, vielen Dank. Das Kinderzimmer? Ja, das mittlere. Aber wir wollen erst Abendessen. Hilde soll im Kinderzimmer schlafen. Hilde? Ja, Frau Wangel heißt Hilde. Ich kannte sie schon als Kind. Na, wirklich, Hallward. Also bitte kommt. Sonst wird das Essen kalt. Ist das wahr, was Sie eben gesagt haben, dass Sie mich gebrauchen können? Sie haben mir gefehlt. Mehr als irgendjemand anders. Oh! Oh, das Leben ist doch... Ja? Dann habe ich ja doch mein Königreich. Hilde. Beinahe, hätte ich fast gesagt. Ich wollte nur sagen, dass ich da bin. Ja, ja, gut. Ist Ragnar auch da? Nein, noch nicht. Er musste noch auf den Arzt warten, aber er wollte später wiederkommen und sich erkundigen, wie... Wie geht's dem Alten heute? Schlecht. Er lässt sich entschuldigen. Er muss heute den ganzen Tag im Bett bleiben. Ja, ja. Ganz richtig. Ja, so. Die Formulare an die Baubehörde, die müssen heute noch weg. Ja. Wollen Sie Ragnar sprechen, wenn er kommt? Nein, nicht so gern. Ich frage mich, ob er nicht auch sterben wird. Auch? Wer denn noch? Ja, ja. Der alte Probig. Der wird jetzt auch sterben, Halvard. Wart's nur ab. Wolltest du nicht ein bisschen spazieren gehen, Aline? Ja, das sollte ich, nicht? Schläft sie noch? Meinst du das Fräulein Wangel? Ja, die ging mir gerade durch den Kopf. Die ist schon lange auf. Aha. Als ich reinschaute, brachte sie gerade ihre Sachen in Ordnung. Ja, da haben wir das Kinderzimmer doch endlich benutzt, Aline. Ja, das stimmt. Stand so leer. Ja, leer ist scheußlich. Du wirst sehen, Aline. Jetzt wird alles besser. Das Leben wird erträglicher, besonders für dich. Jetzt? Ja, Aline, bestimmt. Du meinst, weil sie gekommen ist? Nein. Ich meine, wenn wir erst mal umgezogen sind. Das glaubst du doch selbst nicht, Halvard. Natürlich glaube ich das, Aline. Ich habe doch das Haus vor allem für dich gebaut. Weg. Du tust überhaupt zu viel für mich. Viel zu viel. Nein, nein, so darfst du nicht reden, Aline. Schon gut, Halvard. Wart's nur ab, es wird dir gut gehen in dem neuen Haus. Gut gehen. Ja, ja, ich verspreche es dir. Verstehst du nicht? Da oben wird dich so viel an dein eigenes Zuhause erinnern. Zuhause? Das Haus, das Vater und Mutter gehört hat, ist abgebrannt. Alles. Ja, meine arme Aline. So viel bauen, wie du willst, Halvard. Für mich wirst du nie wieder ein richtiges Zuhause bauen können. Gut. Dann lass uns doch nicht mehr darüber reden. Wir reden ja sowieso nie darüber. Du vermeidest das Thema ja nur. Warum sollte ich das Thema vermeiden? Ich verstehe dich ja so gut, Halvard. Du willst mich schonen. Du willst, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Also so weit wie möglich. Dass du kein schlechtes Gewissen hast? Redest du über dich, Aline? Ja, über wen denn sonst? Auch das noch. Die Sache mit dem alten Haus, die mag sein, wie sie will. Damit muss ich mich abfinden. Es war ja ein Unfall. Du hast recht. Unfälle passieren einfach und es ist sinnlos, sich deswegen Vorwürfe zu machen. Das Schreckliche, das nach dem Feuer passiert ist, das kann ich nicht vergessen. Nie. Nein, Aline, denk nicht dran. Doch, ich muss daran denken und es auch einmal aussprechen, dass ich mir nie verzeihen kann. Dir nie verzeihen? Ja, ich hatte eine Pflicht dir und den Kindern gegenüber. Ich hätte hart sein sollen, ich hätte mich nicht von der Angst überwältigen lassen sollen und auch nicht von der Trauer über das verbrannte Haus. Ja, wenn ich nur die Kraft gehabt hätte, Halvard. Aline. Mir versprechen, dass du sowas nie wieder denkst. Sprich. Man kann so vieles versprechen. Es ist hoffnungslos. Warum haben wir denn das Haus überhaupt gebaut? Kannst du mir das sagen? Nein, das musst du selber beantworten. Was heißt denn das jetzt wieder? Du hast das so komisch gesagt, als ob du irgendwas anderes damit gemeint hast. Nein, wirklich. Oh, vielen Dank. Ich weiß, was ich weiß. Und sehen und hören kann ich auch, Aline. Darauf kannst du dich verlassen. Was soll denn das jetzt heißen? Du hörst immer einen Doppelsinn. Irgendeine Bosheit in jeder harmlosen kleinen Bemerkung. Ich, Albert, ich tue das. Ich kann das sehr gut verstehen, Aline, wenn man mit einem kranken Mann lebt. Krank? Bist du krank, Albert? Einem Schwachsinnigen, einem Wahnsinnigen, nenn mich, was du willst. Albert, um Gottes Willen! Ihr lehrt euch beide, du und der Doktor. Mir fehlt überhaupt nichts. Na, natürlich nicht. Aber was bedrückt dich denn so? Mein schlechtes Gewissen, Aline, dir gegenüber. Da muss doch irgendetwas anderes dahinter stecken, Halvard. Sag's mir doch lieber gleich. Nein, gar nichts. Ich hab dir nie was Böses getan. Nicht absichtlich. Trotzdem fühle ich mich wie erdrückt von einem Riesenberg von Schuld. Du meinst mir gegenüber? Ja, besonders dir gegenüber. Also dann bist du wirklich krank, Halvard. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Oder was Ähnliches. Ah, jetzt erzähl. Morgen, Baumeister. Gut geschlafen? Oh, herrlich. Wie in der Wiege. Ich habe einfach da gelegen und mich geräkelt wie eine Prinzessin. Also, richtig ausgeschlafen? Hm? Herrlich. Sicher haben Sie auch geträumt? Ja. Oh. Oh, ekelhaft. Aha. Oh, ich habe geträumt, dass ich von einer entsetzlich steilen, hohen Felswand heruntergestürzt bin. Träumt ihr sowas nie? Ja. Manchmal. Ach, das ist ja wahnsinnig spannend, wenn man so fällt und fällt und... Oh. Ziehen Sie dabei auch die Beine an? Oh ja, so hoch wie möglich. Ich auch. Ja, ich muss jetzt los, Halvard. Ich will sehen, ob ich in der Stadt ein paar Sachen für Sie finde. Och, oh, liebste, schönste Frau Solnit, Sie sind viel zu lieb zu mir. Wahnsinnig lieb. Aber nein, das ist doch nur meine Pflicht. Deswegen tue ich es auch gern. Naja, ich kann ja auch genauso gut, wie ich bin, auf die Straße gehen, oder? Da würden sich wahrscheinlich ein paar Leute nach Ihnen umdrehen. Na und? Ja, wahrscheinlich würden die Leute denken, dass Sie auch verrückt sind. Wieso? Gibt es in dieser Stadt so viele Verrückte? Ja, hier ist zum Beispiel einer. Halvard, hör auf! Haben Sie noch nichts bemerkt? Nee. Naja, eine Kleinigkeit vielleicht. Siehst du, Aline? Das sag ich nicht. So, bitte. Nein, so verrückt bin ich nur wieder nicht. Mein Wangel wird es dir schon erzählen, wenn du alleine mit ihr bist. Ja, meinst du? Natürlich, du kennst sie doch schon so lange. Seit ihre Kindheit, hast du gesagt. Ihre Frau mag mich wohl nicht. Wie kommen Sie darauf? Naja, das merkt man doch. Aline hat sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen. Ach ja? Aber wenn Sie sie richtig kennenlernen würden, sie ist gut. Sie ist ein großartiger Mensch, ein guter Mensch. Aber wenn sie so gut ist, warum redet sie denn dann über Pflicht? Über Pflicht? Ja, sie ist in die Stadt gegangen, um etwas für mich einzukaufen. Aus Pflicht, hat sie gesagt. Pflicht. Pflicht. Pflicht. Pflicht. Oh. Oh, ich kann das Wort nicht ausstehen. Das geht mir durch und durch. Ihnen nicht? Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, aber wenn sie wirklich so gut ist, wie Sie sagen, warum sagt sie denn dann solche Sachen? Ja, was hätte sie denn sonst sagen sollen? Wieso, sie hätte doch sagen können, dass sie es tut, weil sie mich mag? Oder so was Ähnliches? Das wäre Ihnen lieber? Ja. Wow! Oh, haben Sie viele Bücher? Ja, die haben sich in den Jahren so angesammelt. Haben Sie die alle gelesen? Früher habe ich es mal versucht. Lesen Sie gern? Nein. Nicht mehr. Ich werde sowieso nie verstehen, wie das alles zusammenhängt. Ja, mir geht's genauso. Haben Sie das gezeichnet? Nein, der junge Mann, der mir hilft. Ein Schüler? Ja, wahrscheinlich hat er auch was von mir gelernt. Dann ist er bestimmt sehr begabt, so was? So lala als Assistent. Der muss ja irre begabt sein. Können Sie das an den Zeichnungen sehen, ja? Was? Nein, aber wenn er doch Ihr Schüler ist? Ach so. Na ja, ich habe auch eine ganze Reihe von Schülern gehabt, aus denen nichts geworden ist. Also, ich verstehe nicht, Baumeister, wie man so naiv sein kann. Naiv? Ja. Sie lassen die Jungs hier rein und verraten denen ihre ganzen Berufsgeheimnisse. Warum denn nicht? Aber Baumeister, außer Ihnen sollte überhaupt niemand bauen dürfen. Nur Sie machen Sie alles selbst. Alles! Helen? Ja? Wie kommen Sie darauf, sowas zu sagen? Wieso? Was habe ich Ihnen jetzt gesagt, um Gottes Willen? Aber jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Was denn? Ich gehe hier immer auf und ab. Andauernd. Und dabei quält mich genau dieser Gedanke. Ja, klar. Und Sie haben das gleich gemerkt. Ach, überhaupt, aber eben, als Sie gesagt haben, dass bei mir was nicht stimmt, so eine Kleinigkeit haben Sie gesagt. Da habe ich an ganz was anderes gedacht. Was denn? Das geht Sie gar nichts an, Baumeister. Wie Sie wollen. Sehen Sie, da drüben im Garten. Ja? Da oben, über dem großen Steinbruch. Das neue Haus? Das noch im Bau ist, fast fertig. Das hat einen sehr hohen Turm, nicht? Das Gerüst steht noch. Ach, ist das Ihr neues Haus? Ja. In das Sie bald einziehen werden? Ja. Gibt es in dem Haus auch Kinderzimmer? Drei, genau wie hier. Und keine Kinder? Es wird auch keine geben. Also doch recht. Was heißt das? Sie sind ein bisschen plemplem. Ach. Daran haben Sie gedacht? Ja, an also deren Kinderzimmer, wo ich geschlafen habe. Wir haben Kinder gehabt. Aline und ich. Ja? Ja, zwei Jungs. Beide waren gleich alt. Zwillinge! Zwillinge. Das ist jetzt 11, 12 Jahre her. Und die sind beide. Sie haben sie nicht mehr, die Zwillinge. Wir hatten sie nur 3 Wochen. Nicht mal so lang. Ach, Hilde. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie gekommen sind. Endlich habe ich jemanden gefunden, mit dem ich reden kann. Das können Sie nicht mit ihr? Nicht darüber. Nicht wirklich reden. Ach so. Also deswegen können Sie mich gebrauchen. Ja, wahrscheinlich. Gestern jedenfalls. Heute weiß ich nicht mehr so genau. Da oben, wo Sie das neue Haus sehen. Ja. Haben Aline und ich die ersten Jahre gewohnt. Und damals stand da noch ein altes Haus, das Ihrer Mutter gehörte. Wir haben es von ihr geerbt. Und den schönen großen Garten auch. Gab es auf dem alten Haus auch einen Turm? Nein. Von außen war es ein großer, düsterer, hässlicher Holzkasten. Aber innen war es sehr gemütlich. Und Sie haben die alte Burg wurde abgerissen? Nein. Sie ist abgebrannt. Oh Gott, wie schrecklich. Kommt drauf an, als Baumeister habe ich durch das Feuer Karriere gemacht. Ja. Aber unsere beiden Jungs waren gerade geboren. Ja, richtig, die armen kleinen Zwillinge. Wie gesund und kräftig sie waren, als sie zur Welt kamen. Von Tag zu Tag konnte man sehen, wie sie größer wurden. Ach, das war schön. Aline, wie sie da lag, mit den beiden. Aber dann kam das Feuer. Was ist denn passiert? Erzählen Sie doch. Ist jemand verbrannt? Nein, sie sind alle aus dem Haus gerettet worden. Walter. Aber es war ein furchtbarer Schock für Aline. Der Alarm aus dem Haus gerissen werden in die eisige Nacht. Man musste sie raustragen, wie sie waren. Sie und die beiden Jungs. Und die Kälte haben sie nicht überlebt. Doch, die haben sie schon überlebt. Aber Aline hat Fieber bekommen und das hat ihr die Milch verdorben. Sie wollte ihnen selbst die Brust geben. Das wäre ihre Pflicht, hat sie gesagt. Und beide unsere Jungs. Beide. Das haben sie nicht überlebt. Nein, das haben sie nicht überlebt. Ach, Baumeister. Das muss ja grauenhaft für sie gewesen sein. Ja, sehr. Aber noch schlimmer für Aline. Dass sowas in der Welt überhaupt vorkommen darf. Von dem Tag an, als ich sie verloren habe, habe ich keine Lust mehr gehabt, Kirchen zu bauen. Da haben Sie wohl auch gar keine Lust gehabt, unseren Kirchturm in Lesana zu bauen? Eigentlich nicht. Ich weiß noch, wie froh und glücklich ich war, als er fertig da stand. Ja, das weiß ich. Jetzt baue ich nie wieder sowas. Keine Kirchen und keine Kirchtürme. Nur Häuser? Wohnhäuser, Hilde. Ja, aber Wohnhäuser mit hohen Türmen und Spitzen und ja, das am liebsten. Ich habe durch das Feuer Karriere gemacht als Baumeister. Wieso nennen Sie sich eigentlich nicht Architekt wie alle anderen auch? Weil ich nie richtig studiert habe. Ich habe mir alles selber beigebracht. Aber trotzdem sind Sie der berühmteste Baumeister. Nach dem Feuer. Ja. Ich habe fast das ganze Gelände parzelliert. Dann konnte ich so bauen, wie ich wollte. Wenn das Feuer nicht gewesen wäre, hätte ich gar keine Häuser bauen können. Helle, friedliche Familienhäuser, in denen Mütter und Väter leben können. Sicher und glücklich. Mit ihren Kindern. Aber macht Sie das denn nicht auch glücklich, zu wissen, dass Sie so schöne Häuser bauen können? Ja, aber der Preis, Hilde, den ich dafür bezahlen musste. Ach, können Sie das nicht endlich vergessen? Nein, nie. Um Häuser für andere Familien bauen zu können, musste ich auf ein eigenes Zuhause für immer verzichten. Aber trotzdem bauen Sie immer noch Kinderzimmer. Ja. Kennen Sie das nicht auch, Hilde? Der Reiz des Unmöglichen. Sie auch so? Ja. Dann sind Sie ja auch ein Troll. Warum Troll? Wir Trolle. Das sind die unruhigen Dämonen, die in uns sind. Und die uns rütteln und schütteln und von denen unser Glück oder Unglück abhängt. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Aber nach allem, was mir passiert ist, muss man ja zum Troll werden. Alles, was ich geschaffen habe, sicher, gemütlich, ja, und auch schön und großartig. Dafür muss ich hier sitzen und bereuen. Bezahlen. Nicht mit Geld, sondern mit Menschenglück. Und nicht nur mit meinem Glück, auch mit dem Glück von anderen. Sehen Sie, Hilde, das ist der Preis, den mich mein Erfolg als Künstler gekostet hat. Sie denken an Sie, nicht? Natürlich, Aline. Aline hatte auch ihre Aufgabe im Leben. Aber sie musste zerstört und ausgelöscht werden, damit ich meine Aufgabe erfüllen konnte. Sehen Sie, Hilde, Aline hätte auch Baumeister sein können. Nicht für Häuser und Türme, aber für Kinder. Sie hätte die Seelen von Kindern aufbauen können, dass sie zu etwas Schönem und Harmonischem, dass sie aufrechte, freie Menschen geworden wären. Da lag ihre Begabung. Und da liegt sie noch brach, wie verkohlte Trümmer nach einem Feuer. Aber selbst wenn das wahr wäre. Das ist es. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Nein, das ist ja der schreckliche Zweifel, der mich quält, Tag und Nacht. Was? Ja, nehmen Sie mal an, es war meine Schuld. Irgendwie. Wie? Sie meinen das Feuer, oder? Alles. Aber könnte auch sein, dass ich gar keine Schuld habe. Supermeister, wenn Sie so reden können, dann sind Sie ja doch krank. Ja. Unheilbar. Fürchterlich. Oh. Entschuldigung, Herr Solnitz. Nein, kommen Sie rein. Dann haben wir es hinter uns. Ja, wenn möglich. Ihrem Vater geht's nicht besser, höre ich? Nein, immer schlechter. Bitte schreiben Sie ein paar Worte auf eine Zeichnung. Irgendetwas, das er lesen kann, bevor ich... Sprechen wir jetzt nicht von Ihren Zeichnungen. Haben Sie sie durchgesehen? Ja, habe ich. Ja? Und? Sie sind unbrauchbar. Und ich bin auch unbrauchbar, wahrscheinlich. Frage. Bleiben Sie bei mir. Dann brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Sie können Kaya heiraten, vielleicht werden Sie ja sogar... glücklich, aber hören Sie auf, sich vorzumachen, dass Sie selber bauen können. Ja gut. Dann gehe ich jetzt nach Hause und erzähle Vater das. Das habe ich ihm nämlich versprochen. Wollen Sie das, bevor er stirbt? Erzählen Sie, was Sie wollen. Nein, erzählen Sie besser gar nichts. So ist es, Wagner. Ich kann nichts dafür. Darf ich die Zeichnungen zurückhaben? Ja, das ist schon. Danke. Nein, lassen Sie sie hier. Wieso? Ich möchte sie mir auch ansehen. Sie haben sie doch schon. Na gut, lassen Sie sie da. Ja, gern. Und jetzt gehen Sie nach Hause zu Ihrem Vater. Wenn Sie meinen? Ragnar. Sie dürfen nichts von mir verlangen, was ich nicht tun kann. Nein, nein, ich... Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Puh. Das war eine Sauerei. Sehen Sie das auch? Ja! Eine Riesensauerei! Können Sie gemein... Ach, was verstehen Sie schon davon? Ich weiß nicht, ich finde das... Das passt nicht zu Ihnen! Sie haben doch selber gesagt, dass niemand außer mir bauen soll! Ja, wenn ich das habe! Aus Ihnen! Ja, wer denn sonst? Ich habe schon genug gezahlt für meine Karriere. Setzen Sie sich hin. Dann erzähle ich Ihnen auch eine komische Geschichte. Sie hört sich ja eigentlich ganz läppisch an. Es geht nämlich um einen Riss im Schornstein. Ich habe ihn schon vor dem Feuer bemerkt. Jedes Mal, wenn ich auf dem Dachboden war, habe ich geguckt, ob er noch da ist. Ja, und? Ja, außer mir wusste niemand davon. Sie haben auch nichts gesagt? Nein. Sie haben auch nicht daran gedacht, ihn reparieren zu lassen. Oh, ich habe schon dran gedacht, aber getan habe ich nichts. Jedes Mal, wenn ich es machen lassen wollte, war es, als ob eine unsichtbare Hand mich zurückhielt. Und dann habe ich gedacht, heute nicht morgen. Dann wurde eben nichts draus. Und wieso haben Sie es immer wieder verschoben? Weil mir ein Gedanke durch den Kopf ging. Durch diesen kleinen schwarzen Riss im Schornstein könnte ich vielleicht Karriere machen als Baumeister. Oh Gott! ganz unwiderstehlich. Damals schien mir das alles ganz leicht und unproblematisch. Es sollte irgendwann im Winter passieren, kurz vor dem Mittagessen. Aline und ich würden draußen im Schlitten spazieren fahren. Draußen sollte es natürlich so kalt wie möglich sein. Schneidend kalt. Und dann würde man es im Haus schön warm und gemütlich machen für Aline, wenn sie wieder zurückkäme und die Öfen tüchtig heizen. Und dann auf dem Nachhauseweg würden wir den Rauch sehen. Was für den Rauch? Erst den Rauch. Aber dann, wenn wir an die Einfahrt gekommen wären, dann wäre der ganze alte Holzkasten schon ein Flammen. Ah! So sollte es sein. Warum konnte es hier nicht so sein? Moment mal, Baumeister. Sind Sie ganz sicher, dass das Feuer von diesem kleinen schwarzen Riss im Schornstein verursacht wurde? Nein, im Gegenteil, ich bin ganz sicher, dass der Riss im Schornstein mit dem Feuer überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Was? Es wurde einwandfrei festgestellt, dass das Feuer im Bügelzimmer ausgebrochen ist, auf der anderen Seite vom Haus. Warum stehen Sie denn dann hier herum und erzählen lauter Unsinn über einen Riss im Schornstein? Glauben Sie nicht auch, dass es bestimmte auserwählte Menschen gibt, die die Macht haben, sich etwas zu wünschen, so leidenschaftlich zu wünschen, so unwiderstehlich zu beschwören, dass es am Ende passiert? Glauben Sie das nicht auch, Helen? Wenn das wahr ist, dann wird sich bald herausstellen, ob ich zu den Auserwählten gehöre. Niemand kann sowas allein erreichen. Oh nein. Da gibt's Helfer und Diener, die uns beistehen müssen, wenn es gelingen soll. Aber die kommen nicht von alleine, die muss man rufen. Mit ganzer Kraft. Lautlos. Verstehen Sie? Was sind das für Helfer und Diener? Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Jetzt bleiben wir erst einmal beim Feuer. Wieso? Glauben Sie, dass das Feuer nicht ausgebrochen wäre, wenn Sie sich nicht gewünscht hätten? Tom, wenn das aus dem alten Bobby gehört hätte, wäre es bestimmt nicht in einem so günstigen Moment abgebrannt. Da bin ich überzeugt, weil er nicht weiß, wie man die Helfer und Diener ruft. Also doch meine Schuld. Und die beiden Jungs mussten mit dem Leben bezahlen. Aber wenn es doch nur die Helfer und Diener waren. Ja, wer hat denn die Helfer und Diener gerufen? Ich. Und sie sind gekommen und haben sich meinem Willen gefügt. Das nennen die Leute Glück. Wenn Sie mal sagen, wie sich das anfühlt, Glück. Das fühlt sich an, als ob einem die Haut von der Brust gerissen wird. Und als ob die Helfer und Diener rumlaufen und anderen Leuten die Haut abreißen, um damit meine Wunde zu schließen. Aber die Wunde wird nie heilen. Nie. Unheilbar. Lass sie wissen, wie sie brennt. Sie sind krank, Baumeister. Sehr krank, glaube ich. Sagen Sie doch gleich verrückt. Nein, im Kopf ist alles ganz in Ordnung. Ja, was ist es denn? Raus damit. Ich frage mich, ob Sie nicht mit einem unterentwickelten Gewissen geboren sind. Ein unterentwickelten Gewissen? Was ist denn da? Ja, Sie haben ein Gewissen wie eine Mimose. Es hat keinen Widerstand. Kann keine schweren Lasten tragen. Hm. Wie soll denn ein Gewissen sein, wenn ich fragen darf? Naja, in Ihrem Fall würde ich mir wünschen, dass es, sagen wir mal, ein bisschen robuster wäre. Robust? Schau mal an. Haben Sie ein robustes Gewissen? Ich glaube schon. Ich habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges bemerkt. Ich nehme nicht an, dass Sie viel Gelegenheit gehabt haben, es zu belasten. Es ist mir nicht so leicht gefallen, von meinem Vater wegzugehen. Ich habe ihn nämlich sehr gern. Ach was. Für ein, zwei Monate. Ich glaube nicht, dass ich je wieder nach Hause zurückkehren werde. Nein, nie wieder. Warum haben Sie denn Ihren Vater verlassen? Haben Sie schon wieder vergessen, ha? Die 10 Jahre sind um. Ach, Unsinn. Was ist los? Hm? Irgendwas in mir hat mich hierher gerufen. Und gejagt. Und gepeitscht. Und gelockt und gezogen und alles zur selben Zeit. Die Trolle. Hier sind die Trolle. In ihnen ist auch ein Troll, genau wie in mir. Und es ist der Troll in einem, der die Mächte von außen heranruft. Und wir müssen uns ihnen fügen, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube fast, Sie haben recht. Es gibt so viele unsichtbare Teufel in der Welt. Gute, schlechte, blonde, dunkle Hexen und Teufel. Ja, wenn man nur immer wüsste, ob es die Blonden sind, die einen im Griff haben, oder die Dunklen. Dann wäre alles ganz einfach. Und wenn man den Mut hat, zu tun, was man will. Ich glaube, die Leute sind alle Mimosen, genau wie ich. Kann sein. In den Sagen. Hier haben sie mir alte Sagen gelesen. Ja, früher, als ich noch gelesen habe. Die Sagen von Wikingern, die in fremde Länder gesegelt sind und geplündert und geraubt, getötet und niedergebrannt haben und Männer erschlugen. Und Frauen raubten. Und sie mitnahmen. Auf ihren Schiffen nach Hause. Und sie behandelten wie die schlimmsten Trolle. Oh, oh, oh, das wäre was. Eine Frau rauben, meinen Sie? Geraubt zu werden. Meister, was wollten Sie gerade über Wikinger erzählen? Ach ja, die hatten ein ganz schön robustes Gewissen. Und wenn die dann nach Hause kamen, dann aßen sie und tranken, waren lustig wie Kinder. Und die Frauen, oft wollten sie von diesen Männern gar nicht wieder weg. Verstehen Sie das, Hilde? Sehr gut. Ach, Sie wären vielleicht auch so? Vielleicht. Freiwillig mit so einem Monster leben. Wenn ich mich in das Monster verliebt hätte. Könnten Sie sich in so ein Monster verlieben? Ach, da kann man doch nichts dafür. In wem man sich verliebt. Nein, das entscheidet wahrscheinlich der Troll in einem. Ja. Und all die komischen Teufel, die Sie so gut kennen. Die Blonden und die Dunklen. Ja, ich hoffe nur, die Teufel überlegen sich ihre Entscheidung sehr genau. Für mich haben sie sich schon entschieden. Ein für alle Mal. Sie sind wie ein wilder Vogel im Wald. Überhaupt nicht. Ich verstecke mich nicht im Gebüsch. Nein, nein, Sie sind eher wie ein Raubvogel. Ja, vielleicht. Warum auch nicht, hä? Huh? Warum nicht wie ein Raubvogel sein? Die Beute jagen, auf die ich Lust habe. Oh, wenn ich die nur in meine Krallen kriegen und festhalten könnte, ich... Hilde, wissen Sie, was Sie sind? Naja. So eine Art komischer Vogel. Nein. Sie sind wie ein neuer Tag. Wenn ich Sie ansehe, ist es, als ob ich die Sonne aufgehen sehe. Baumeister, sind Sie ganz sicher, dass Sie mich nicht gerufen haben? Ja, ich glaube fast, ich hab's getan. Was wollten Sie von mir? Sie wollte ich. Sie sind die Jugend, Hilde. Die Jugend, vor der Sie so viele Angst haben. Und nach der ich mich so unendlich sehne. Jetzt mit den Zeichnungen? Weg damit. Kenne ich ja schon auswendig. Sie sollen trotzdem was draufschreiben. Ich denke nicht daran. Was können Sie nicht mal das für ihn tun? Der arme alte Mann liegt im Sterben. Und dann kriegt sein Sohn vielleicht doch noch die Chance, die Villa zu bekommen. Ja, das hat er sich ja schon gesichert. Dieses Früchtchen. Wenn schon. Fällt Ihnen eine kleine Lüge denn so schwer? Lüge? Nehmen Sie die Zeichnungen weg, Hilde! Na, na, na, na. Schreien Sie mich nicht an, ja? Sie reden von Trollen. Dabei benehmen Sie sich selber wie einer. Die muss doch irgendwas geschrieben sein. Habe ich nicht hier. Na, die wird schon was haben. Hilde, leiden Sie! Ich soll lügen? Für seinen alten Vater würde ich das auch tun. Ein Mensch, den ich auch zerstört Ach, habe. Ach, genau! Ja, ich habe Platz gebraucht, aber dieser Ragnar, der darf mir auf keinen Fall weiter. Na, wird er doch auch nicht, der Arme, wenn er so schlecht ist. Wenn dieser Brovik erstmal oben ist, dann wird er mich zerstören, genau wie ich seinen Vater zerstört Sie habe. Sie zerstören? Ach, dann ist er doch nicht so schlecht, was? Nein. Er ist begabt. Er ist die Jugend, die darauf wartet, an die Tür zu klopfen, um Baumeister Säunes zu zerstören. Trotzdem wollen Sie nicht reinlassen. Nicht sehr fein, Baumeister. Der Kampf hat mich schon genug gekostet. Außerdem fürchte ich, dass die Helfer und Diener mir nicht mehr gehorchen. Ja, dann müssen Sie eben ohne die auskommen. Hilft alles nichts, Hilde. Irgendwann schlägt's um, früher oder später kommt die Vergeltung. Aufhören! Oh, wollen Sie mich umbringen? Wollen Sie mir das wegnehmen, was mir mehr wert ist als mein Leben? Was ist das? Sie groß zu sehen. Mit einem Kranz in der Hand. Hoch, hoch oben auf der Spitze von einem Kirchturm. Sie müssen noch was zu schreiben haben. Geben Sie her. Hier. So. Und jetzt setzen wir uns hin. Und jetzt werden wir was auf die Zeichnung schreiben. Etwas Freundliches und Positives werden wir drauf schreiben. Für diesen grässlichen Rackedings. Wenn Sie seit 10 Jahren auf mich gewartet haben. Was dann? Warum haben Sie mir dann nie geschrieben? Nein, nein, nein, das wollte ich nicht. Warum nicht? Ich hatte Angst, dass dann alles schief gehen würde. Aber Sie wollten doch was auf die Zeichnung schreiben. Ja, ja, ja, ganz richtig. Wie freundlich, wie positiv. Ach, wie ich diesen Rackedings hasse. Haben Sie sich wirklich noch nie verliebt, Hilde? Was haben Sie gesagt? Ich habe gefragt, ob Sie sich noch nie verliebt haben. Wie, in jemand anders, meinen Sie? Ja, natürlich. In jemand anders. Also los, raus damit. Die ganzen 10 Jahre. Nie. Naja, gelegentlich. Wenn ich ganz besonders sauer auf Sie war, weil Sie nicht kamen. Da haben Sie sich auch für andere interessiert. Ja, so ein bisschen. So für 1-2 Wochen. Ach, Baumeister, Sie wissen doch, wie das ist. Warum sind Sie hergekommen? Der arme alte Mann stirbt vielleicht gerade, während Sie hier sitzen und... Antworten Sie mir, Hilde. Was wollen Sie von mir? Ich will mein Königreich. Ich habe Ihnen ein paar Sachen mitgebracht, Frau Wangel. Oh, vielen Dank. Die großen Pakete werden nachgeschickt. Wie nett von Ihnen. Nur meine Pflicht, sonst nichts. Aline? Ja? Hast du gesehen, ob die Buchhalterin da draußen ist? Natürlich ist sie da. Aha. Ich sah sie durchs Fenster. Sie stand am Pult, wie immer, wenn ich vorbeigehe. Dann werde ich ihr das jetzt geben und ihr sagen, dass... Oh, nein! Lassen Sie mich... Wie heißt sie? Fräulein Fosli. Oh nein, das ist zu steif mit Vornamen. Kaya. Kaya, kommen Sie mal schnell! Der Baumeister möchte Sie sprechen! Hier, Kaya, die können Sie jetzt mitnehmen. Der Baumeister hat was draufgeschrieben. Ah, endlich. Bringen Sie die Zeichnung dem Alten so schnell wie möglich. Ja, ich nehme sie gleich mit. Und Rana kann erst anfangen zu bauen. Ach, darf er herkommen, sich bei Ihnen bedanken? Nein, ich will keinen Dank. Das können Sie ihm von mir sagen. Und sagen Sie ihm auch, dass ich ihn ab jetzt nicht mehr gebrauchen kann. Und Sie auch nicht. Ich auch nicht. Ja, Sie werden jetzt andere Probleme haben. Sie um jemand anders kümmern müssen, das ist auch richtig so. Gehen Sie jetzt mit Ihren Zeichnungen nach Hause. Fräulein Fosli, schnell. Verstanden? Ja, sollen es. Die hat einen verlogenen Blick. Sie ist ein armes Geschöpf. Ich bin doch nicht blind, Halbert. Lässt du sie wirklich? Das wolltest du doch. Aber wie willst du ohne sie auskommen? Ach so. so. Du hast ja schon jemand anderen vorgesehen. Ja, also mich kriegt niemand an ein Pult. Mach dir jetzt darüber keine Gedanken. Du musst dich jetzt um den Umzug in das neue Haus kümmern. Heute Abend schon hängen wir den Kranz auf. Ganz oben an der Turmspitze. Wie finden Sie das, Fräulein Hilde? Oh, das wird so wahnsinnig aufregend, Sie wieder ganz da oben zu sehen. Mich? Oh Gott, mein Mangel, daran dürfen Sie gar nicht denken. Mein Mann wird schwindelig. Ah. Oh, das glaube ich nicht. Doch, schon immer. Ich habe ihn doch selber ganz oben auf der Spitze von einem Kirchturm gesehen. Ja, das hat man mir auch erzählt, aber das ist ganz ausgeschlossen. Ausgeschlossen, ausgeschlossen, wo ich doch selber da oben gestanden bin. Also das sagen, Albert, du darfst ja nicht mal auf dem Balkon im ersten Stock. Das war doch schon immer so. Heute Abend schon wirst du vielleicht deine Meinung ändern. Nein, nein, nein, um Gottes Willen, ich lasse den Doktor holen. Du willst ja schon ausreichen. Aber Aline! Ja, du bist krank. Du bist krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war. Dass ich schwindelig werde? Dass mein Baumeister sich nicht traut, so hoch zu steigen, wie er bauen kann. Ach, so sehen Sie das? Ja. Hilde, ich glaube langsam, dass keine Ecke von mir vor Ihnen sicher ist. Da oben. Ganz. Da oben. Da könnten Sie wohnen. Im höchsten Zimmer vom Turm. Wie eine Prinzessin. Das haben Sie mir ja versprochen. Habe ich das auch wirklich? Aber Baumeister, Sie haben mir versprochen, dass Sie eine Prinzessin aus mir machen und dass Sie mir ein Königreich schenken werden. Und dann haben Sie mich in den Arm genommen und... Ja. Sind Sie auch sicher, dass Sie das nicht geträumt haben? Meinen Sie, Sie hätten es nicht getan? Ich weiß es fast nicht mehr. Aber eines weiß ich, dass ich es hätte tun sollen. Oh. Oh. Sie und schwindelig. Heute Abend hängen wir unseren Kranz auf, Prinzessin. Über Ihrem neuen Zuhause. Über dem neuen Haus, das für mich nie ein Zuhause sein kann. Sie haben Blumen gepflückt. Ja, die gibt's da unten im Garten massenweise. Ah, immer noch? War schon lange nicht mehr da unten im Garten. Was? Und ich dachte, Sie treiben sich immer da unten rum? Nein, treiben mich nirgends mehr rum. Was? Oh, dabei ist es doch so schön in der... Ja! Oh. Hier ist er ganz fremd. Ich bin so klein geworden. Stellen Sie sich vor, man hat ihn parzelliert. Da wohnen jetzt überall Fremde. Ich aus ihren Fenstern beobachte. Frau Solnes! Ja? Darf ich zu Ihnen hochkommen? Ja, wenn Sie wollen. Hier kann man sich ja bräunen. Aber die Leute. Ich dachte, Sie wollten reingehen zu meinem Mann. Wozu? Ich dachte, Sie würden ihm bei der Arbeit helfen. Nein, er ist drüben auf dem Bau. Aber er sah so grandig aus, dass ich überhaupt keine Lust hatte, mit ihm zu reden. Eigentlich ist er ein sehr herzlicher Mensch. Sie kennen ihn noch nicht richtig, Fräulein Wangel. Freuen Sie sich auf das neue Haus? Hallward möchte das. Er hat es ja mir zu lieben. Nein, nicht deswegen. Ja, ja, mein Mann, natürlich freue ich mich. Das ist meine Pflicht. Manchmal ist es sehr schwer, gehorsam zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Nicht wahr? Ein Mensch mit einem so schwachen Charakter wie ich. Na, aber nach allem, was Sie durchgemacht haben. Wer hat Ihnen das erzählt? Ihr Mann. Mit mir redet er fast nie über solche Dinge. Ja, ja, von Mangel. Arme Frau Säulnis. Erst das Feuer. Ja. Alles, was ich besaß, verbrannt. Und das war ja nur der Anfang. Der Anfang? Naja, das Schlimmste kam doch noch. Ich verstehe Sie nicht. Die beiden kleinen Jungs. Ach, die? Das war was anderes. Das war Schicksal, da muss man sich fügen und dankbar sein. Was? Leider bin ich es nicht immer. Trotzdem, ich weiß, dass das meine Pflicht ist. Verstehe. Ich muss mir immer wieder sagen, dass das eine gerechte Strafe war. Wofür? Weil ich nicht standhaft genug war im Unglück. Ich verstehe Sie nicht, Frau Säulnis. Nein, nein, Füllmann. Reden wir nicht mehr von den zwei kleinen Jungs. Wir sollten uns für Sie freuen. Es geht Ihnen so viel besser, wo Sie jetzt sind. Nein. Es sind die kleinen Verluste, die die tiefsten Wunden hinterlassen. Dinge, die andere Leute unwichtig nennen würden. Was sind das für Dinge, Frau Säulnis? Oh, Kleinigkeiten. Zum Beispiel, die alten Bilder an den Wänden sind alle verbrannt. Und die ganzen Seidenkleider, die seit Generationen in unserer Familie waren. Und all die alten Spitzen von Mama und Großmama, die sind auch alle verbrannt. Von dem Schmuck gar nicht zu reden. Und die ganzen Puppen. Puppen? Ich hatte 9 wunderschöne Puppen. Und die sind auch verbrannt. Alle. Alle. Das hat mich so getroffen. So schwer. Wie hatten Sie denn Ihre Puppen behalten seit Ihrer Kindheit? Ich habe sie nicht nur behalten. Ich habe mit ihnen gelebt. Wie? Als Sie erwachsen waren? Ja. Noch lange danach. Nachdem Sie verheiratet waren? Ja. Immer, wenn er es nicht gemerkt hat. Aber dann sind sie verbrannt, die Armen. Niemand ist eingefallen, sie zu retten. Wenn ich daran denke, bin ich ganz traurig. Jetzt dürfen Sie mich nicht auslachen, Frau Wange. Wo soll ich das? Tue ich doch nicht. Auf ihre Weise waren sie auch lebendig. Ich trug sie unter meinem Herzen. Wie kleine, ungeborene Kinder. Aber liebe Frau Säulnis, Sie wollen sich anscheinend erkälten, was? Aber nein, es ist heute Abend so schön warm hier draußen. Ja gut, aber... Ist irgendwas passiert? Ich habe da eine Nachricht von Ihnen. Ja, ich muss mit Ihnen reden. Ja, natürlich, aber dazu gehen wir vielleicht doch besser ins Haus. Na, Frau Wange, machen wir schon wieder eine Klettertour, was? Totschick, was? Nein, heute wird nicht geklettert. Heute bleiben wir unten und gucken zu. Spiel. Gucken zu, so, so. Tun Sie mir einen Gefallen. Da kommt er. Versuchen Sie, ihm diesen Plan auszureden. Und wir wollen Freunde sein, Van Mangel. Ja? Ja. Oh, schon gut, schon gut. Da kommt er. Doktor, ich habe noch was mit Ihnen zu besprechen. Kommen Sie rein. Ja, bitte kommen Sie rein. Sehen Sie, Hilde, so wie ich komme, geht sie weg. Ja, sie läuft vor Ihnen weg. Ja, kann nichts dafür. Warum sind Sie hochgekommen? Ich habe sie von drüben gesehen. Müssen Sie sie auch gesehen haben? Wie lange haben Sie sich mit ihr unterhalten, Hilde? Wie lange, habe ich gefragt. Worüber haben Sie denn mit ihr gesprochen? Die Kinder, nehme ich an. Arme Aline. Sie hat es nie überwunden, wird es nie überwinden. Und Sie stehen wieder da wie eine Säule, wie gestern Abend. Ich reise jetzt ab. Was? Ja. Nein, das erlaube ich nicht. Wieso soll ich denn noch hier? Bleiben. Vielen Dank. Aber damit würde es nicht enden. Umso besser. Ich kann nicht jemanden verletzen, den ich kenne. Ich kann ja nicht wegnehmen, was ihr gehört. Brauchen Sie doch gar nicht. Einer Fremden, ja, jemand, dem ich noch nie begegnet habe, das ist was anderes. Aber jemand, dem ich nahe gekommen bin, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, nein. Nein, nein. Ach. Ich habe Ihnen sowas nie vorgeschlagen. Der Baumeister! Sie wissen doch ganz gut, wie das enden würde. Darum gehe ich auch. Und was wird dann aus mir, wenn Sie weg sind? Was hat dann mein Leben noch für einen Sinn? Für Sie ist doch leicht. Sie haben Ihre Pflicht. Ihr gegenüber. Das muss jetzt Ihr Lebensinhalt sein. Zu spät. Diese Nächte. Diese. Teufel? Ja, Teufel. Und der Troll in mir. Die haben mir das Blut ausgesaugt, damit ich glücklich bin. Ja, ja. Und sie ist gestorben für mich. Und ich bin an die Leiche gekettet. Ich, der ich ohne Freude nicht leben kann. Was bauen Sie denn als nächstes, Baumeister? Ich glaube nicht, dass ich noch viel bauen werde. Was? Keine schnuckeligen Einfamilienhäuser mehr? Für Mütter und Väter und ihre Kinder? Ach, weiß ich, ob die Leute sowas überhaupt noch wollen. Armer Baumeister. Jahre lang. Und sich mit nichts anderem beschäftigt. Das Leben haben Sie dafür geopfert. Das habe ich allerdings, Hilde. Oh, Fuckenmeister. Was? Dass man Angst hat. Dass man Angst hat, das Glück einfach an sich zu reißen. Nur weil irgendjemand im Weg steht, den man kennt. An dem man nicht übergehen darf. Haben wir nicht das Recht dazu? Ich weiß es nicht, bin nicht sicher. Oh, wenn man nur schlafen könnte. Alles vergessen. Waren Sie glücklich zu Hause bei Ihrem Vater? Ach, ich war eingesperrt wie in einen Käfig. Und da wollen Sie nicht wieder rein? Ein Waldvogel will nie in einen Käfig. Lieber in der freien Luft jagen. Ja. Raubvögel jagen am liebsten. Wenn man nur ein Wikinger wäre. Die sind Jäger von Natur. Und sonst? Was haben Sie sonst die Wikinger? Erzählen Sie. Sie hatten ein robustes Gewissen. Ach, jetzt weiß ich, was Sie als nächstes bauen werden. Dann wissen Sie mehr als ich, Hilde. Diese Baumeister sind ja auch sehr dumm. Aha, und was wird es? Das Schloss. Was für ein Schloss? Na, mein Schloss natürlich. Wollen Sie jetzt auch noch ein Schloss haben? Was Sie haben mir ein Königreich versprochen, oder? Behaupten Sie, ja. Sie schulden mir ein Königreich. Und ein Königreich hat auch ein Schloss, stimmt's? Ja, meistens hat es das. Dann bauen Sie es mir. Sofort. Noch vor dem Abendessen. Ja, ich kann nicht länger warten. Die 10 Jahre sind um. Ich will mein Schloss haben. Das ist nicht so leicht, in Ihrer Schuld zu sein, Hilde. Hätte ich vorher überlegen müssen. Wo ist mein Schloss? Es ist mein Schloss. Her damit! Wie sieht Ihr Schloss denn aus, Hilde? Mein Schloss. Oh, mein Schloss. Das muss ganz weit oben sein. Mit einem unendlichen Blick. Nach allen Seiten. Und einen hohen Turm hat es auch nicht. Oh, einen wahnsinnig hohen Turm. Und ganz oben, auf der Turmspitze da. Da ist eine Plattform. Und auf der will ich stehen. Werden Sie da nicht schwindelig? Da will ich stehen. Und auf all die anderen heruntergucken, die dort unten ihre Einfamilienhäuser und ihre Kirchtürme bauen. Und Sie können zu mir hochkommen, mit mir zusammen runtergucken. Darf der Baumeister zur Prinzessin hochklettern? Ja, wenn der Baumeister Lust dazu hat. Dann wird er wohl kommen, der Baumeister. Ja, mich auch. Aber bauen wird er nie wieder, armer Baumeister. Doch, wird er. Wir beide. Wir werden zusammenbauen. Das Schönste auf der ganzen Welt werden wir beide zusammenbauen. Ja, sagen Sie mir, was das ist, Hilde. Diese Baumeister sind so dumm. Ja, das sind sie. Sagen Sie mir trotzdem, was es ist, Hilde. Was ist das Schönste auf der ganzen Welt, dass wir beide zusammenbauen werden? Luftschlösser. Luftschlösser? Ja, natürlich. Luftschlösser. Kennen Sie keine Luftschlösser? Das Schönste auf der ganzen Welt, sagen Sie. Für Baumeister mit schwindligem Gewissen. Also, von jetzt an werden wir beide zusammen bauen. Richtige Luftschlösser? Ja. Mit Grundmauer. Oh, der Kranz! Sie bringen den Kranz, Radler. Ich hatte es dem Polier versprochen. Geht's Ihrem Vater besser? Nee. Hat er sich nicht gefreut über das, was ich geschrieben habe? Es kam zu spät. Zu spät? Als Kaya kam, war längst bewusstlos. Ein Schlaganfall? Gehen Sie nach Hause zu Ihrem Vater. Kümmern Sie sich um Ihren Vater. Er braucht mich nicht mehr. Sie müssen jetzt bei ihm sein. Kaya sitzt an seinem Gehen Sie nach Hause zu Ihrem Vater, geben Sie mir den Kranz. Sie wollen doch nicht selber. Ich bringe ihn selber runter. So, und jetzt beeilen Sie sich. Wir brauchen Sie heute nicht mehr. Ich weiß, Sie brauchen mich nicht mehr. Heute bleibe ich. Gut, wenn Sie unbedingt wollen. Baumeister! Ich werde hier stehen und Ihnen zugucken. Ihr zugucken? Oh, das wird so wahnsinnig aufregend. Darüber reden wir später. Sie hätten sich ruhig bedanken können. Bedanken? Bei ihm? Ja. Bei Ihnen hätte ich mich bedanken können. Ach, was bilden Sie sich ein? Sehen Sie sich vor. Sie kennen ihn noch nicht. Ach, niemand kennt ihn so gut wie ich. Mich bei ihm bedanken. Er hat mich jahrelang unterdrückt. Jahrelang. Bis mein eigener Vater nicht mehr an mich geglaubt hat. Bis ich selber nicht mehr an mich geglaubt habe. Nur damit er... Damit er? Was? Weiter. Damit er sie behalten konnte. Das Mädchen am Pult? Ja. Das ist nicht wahr. Ich hab's bis heute auch nicht glauben wollen. Sie hat es mir selbst gesagt. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Los, ich will's wissen. Sie... hat gesagt, dass er nichts anderes denken kann als an ihn. dass sie nie wieder von ihm loskommen wird. Dass sie hier bleiben wird bei ihm. Das wird sie nicht. Wer soll sie daran hindern? Sie? Nicht nur ich. Ach so, ich verstehe. Jetzt wäre sie ihm nur im Weg. Sie verstehen überhaupt nicht, wenn Sie so daherreden. Jetzt will ich Ihnen mal sagen, warum er Sie da gehalten hat. Na, warum? Damit er Sie behalten kann. Ha, mich? Hat er Ihnen das gesagt? Nein, aber es ist wahr. Ich will, dass es wahr ist. Es muss wahr sein. So wie Sie kamen, hat der Kaya losgelassen. Sie hat er losgelassen! Glauben Sie, dass so ein Nicken ihn interessiert? Meinen Sie, dass er die ganzen Jahre über Angst vor mir gehabt hat? Angst vor Ihnen? Gott, was bilden Sie sich ein? Er muss es schon lange gewusst haben, wie viel ich kann. Außerdem, Angst hat er sowieso. Merken Sie das nicht? Sie sind nicht sehr überzeugt. Doch, doch. Er hat auch Angst, der große Baumeister. Vielleicht keine Angst davor, das Leben anderer Leute zu zerstören, wie bei meinem Vater oder bei mir. Aber Sie brauchen ihm nur zu sagen, dass er ein paar Meter auf ein Gerüst klettern soll. Nur ein paar Meter. Er wird auf die Knie fallen und zu Gott beten, ihn davor zu bewahren. Sie wollen nicht so reden, wenn Sie ihn gesehen hätten, wie ich ihn gesehen habe. In schwindelnder Höhe. Das haben Sie gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Da stand er. Groß und frei und hat den Kranz an den Wänden. Ich weiß. Er hat es sich einmal in seinem Leben getraut. Ein einziges Mal. Wir Schüler haben uns oft darüber unterhalten. Aber keine Macht der Welt wird ihn dazu bringen, es ein zweites Mal zu tun. Heute wird er es tun. Nie im Leben. Warten Sie es ab. Nie im Leben. Doch! Ich will es sehen. Ich muss es sehen. Er wird es aber nicht tun. Er ist zu feige, der große Baumeister. Wo ist er denn? Der Baumeister ist drüben bei den Arbeitern. Er hat den Kranz mit hinuntergenommen. Den Kranz? Oh Gott. Provek, Sie müssen zu ihm runtergehen. Sie müssen ihn wieder aufholen. Ja. Soll ich ihm sagen, dass Sie ihn sprechen wollen? Ja, bitte. Nein. Sagen Sie ihm nicht, dass es von mir kommt. Sagen Sie ihm, dass hier jemand auf ihn wartet. Und dass er sofort kommen muss. Ja, gut, Frau Solnitz, ich sag's ihm. Wenn er es ernst meint. Wenn er wirklich auf dieses Gerüst klettert. Ja, glauben Sie, dass er es tut? Da kann man nie sicher sein. Ach, er ist zu allem fähig. Ist er immer noch nicht da? Er kommt gleich. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Ja, aber gehen Sie doch lieber rein, Frau Solnitz. Nein, nein, ich möchte hier draußen bleiben und auf Hallward warten. Es sind aber ein paar Damen für Sie gekommen. Oh Gott, doch nicht gerade jetzt. Tja, die wollen unbedingt zuschauen. Ja, da muss ich wohl zu Ihnen gehen. Man hat eben seine Pflichten. Sagen Sie ihnen doch, Sie sollen weggehen. Nein, nein, das geht nicht. Da Sie schon einmal hier sind, muss ich Sie auch empfangen. Aber bleiben Sie doch hier draußen und reden Sie mit ihm, wenn er raufkommt. Ja, reden Sie mit ihm und halten Sie ihn so lange wie möglich da fest. Ja, bitte, Frau Wangel, tun Sie das. Halten Sie ihn hier fest, so lange wie möglich. Aber wollen Sie es denn nicht lieber selber machen? Ja, eigentlich. Eigentlich ist das ja meine Pflicht. Aber man hat so viele Pflichten. Da kommt er. Halten Sie ihn hier fest, so lange wie möglich. Ich glaube, Sie können das besser als jeder andere. Jemand will mich sprechen? Ja, ich möchte Sie sprechen. Ach, Sie. Hilde, ich hatte schon Angst, dass es Aline oder Herda ist. Sie kriegen sehr leicht Angst, scheint mir. Meinen Sie? Wenn man sagt zum Beispiel, Sie hätten Angst, auf Gerüsten herumzuklettern? Das ist was anderes. Und haben Sie also doch Angst davor? Angst davor, herunterzufallen und zu sterben? Nein. Wovor dann? Ich habe Angst vor der Vergeltung, Hilde. Vergeltung? Ich verstehe Sie nicht. ich ein Junge war. Meine Eltern, wissen Sie, waren fromme Leute vom Land. Da dachte ich, Kirchen bauen sei das Großartigste, was ein Mensch sich vornehmen könnte. Ja, ja. Und ich kann, glaube ich, von mir behaupten, dass ich diese einfachen kleinen Kirchen mit so ehrlichem und warmem Glauben gebaut habe, dass... Das? Weiter. Dass ich glaube, dass er mit mir hätte zufrieden sein können. Er? Wer er? Der, für den die Kirchen gedacht waren, natürlich. Er, der den Troll in mir entfesselt hat. Aber er hat mir schon zu verstehen gegeben, dass er nicht mit mir zufrieden war. Das ist der eigentliche Grund, weswegen er das alte Haus abbrennen ließ. Deswegen? Ja, verstehen Sie nicht? Er wollte mir die Gelegenheit geben, ein wirklicher Meister zu werden in meiner Kunst und noch größere Kirchen für seinen Ruhm zu bauen. Erst habe ich nicht verstanden, was er wollte. Aber dann plötzlich wurde es mir klar. Wann war das? Als ich den Kirchturm in Lysanger gebaut habe. Das wusste ich. Ja, Hilde. In Lysanger habe ich ganz deutlich erkannt, warum er mir meine kleinen Kinder weggenommen hat. Es sollte mich nichts mehr binden. Weder Liebe, noch Glück, noch irgendetwas anderes. Ich sollte Baumeister sein, verstehen Sie? Sonst nichts. Und ich sollte ein Leben lang für ihn bauen. Aber es ist ganz anders gekommen. Und was haben Sie dann gemacht? Erst habe ich mich ganz genau geprüft. Und dann? Dann, genau wie er, habe ich das Unmögliche getan. Das Unmögliche? Vorher konnte ich nie hochklettern, aber an dem Tag konnte ich's. Ja. Ja. Und als ich hoch oben stand, ganz oben an der Spitze und den Kranz am Wetterhahn befestigte, da habe ich zu ihm gesagt, hör mich an, mächtiger Meister. Von jetzt an will ich auch ein freier Baumeister sein. Frei auf meinem Gebiet, wie du auf deinem. Ich will nie wieder Kirchen für dich bauen. Nur Häuser für Menschen. Das war das Singen, was ich in der Luft gehört habe. Aber später hat er sich gerecht. Häuser für Menschen bauen lohnt sich nicht. Was sagen Sie jetzt? Weil ich jetzt weiß, dass Menschen gar keine Wohnhäuser brauchen, um glücklich zu sein. Mir hätte ein Wohnhaus auch nichts geholfen. Wenn ich Bilanz ziehe, habe ich eigentlich nichts gebaut. Und nichts geopfert, um bauen zu können. Alles zusammengenommen ist es nichts, nichts, nichts. Dann wollen Sie also nie wieder bauen? Doch, jetzt fange ich erst an. Was werden Sie bauen? Sagen Sie es mir schnell. Jetzt werde ich das Einzige bauen, wo Menschen glücklich sein können. Unsere Luftschlösser. Ja. Aber ich fürchte, Sie werden schwindelig werden, bevor wir halb oben sind. Nicht, wenn ich Hand in Hand mit Ihnen gehen kann, Hilde. Mit mir allein? Mit niemand anderem dabei? Wer denn? Na ja, Ihre kleine Kaya da am Pult. Wollen Sie die nicht mitnehmen? Von der Aline Ihnen vorhin. Stimmt's oder stimmt's nicht? Darauf antworte ich nicht. Sie müssen einfach an mich glauben. Ich habe 10 Jahre lang fest an Sie geglaubt. Und jetzt müssen Sie weiter an mich glauben. Da oben stehen. Groß und frei. Ach, Hilde. So selbstverständlich. Geht das nicht? Aber ich will es. Ich will es. Tu es nur noch einmal. Tu es nur noch einmal. Das Unmögliche. Wenn ich es versuche, Hilde, dann werde ich da oben mit ihm reden, wie ich das letzte Mal mit ihm geredet habe. Was werden Sie ihm sagen? Ich werde ihm sagen, hör mir zu. Mächtiger, richte mich, wie du willst. Aber von jetzt an werde ich nur noch eines bauen, das Schönste auf der ganzen Welt. Ja, ja, ja. Ich werde es zusammen mit einer Prinzessin bauen, die ich liebe. Ja, sagen Sie ihm das. Das werde ich. Und dann werde ich ihm sagen, so, jetzt gehe ich wieder runter, um sie in meine Arme zu nehmen und zu küssen. Immer wieder. Sagen Sie ihm das. Immer wieder werde ich sagen und immer wieder. Weiter. Dann werde ich meinen Hut ziehen. Und wieder zur Erde zurückkommen. Und tun, was ich ihm gesagt habe. Jetzt sehe ich sie wieder, wie sie waren, als ich das Singen in der Luft gehört habe. Hilde? Wie sind Sie das geworden, was Sie sind? Wie haben Sie das aus mir gemacht, was ich bin? Die Prinzessin soll ihr Schloss haben. Baumeister! Mein schönes, schönes Schloss! Mit seinen Grundmauern. Gibt es auch Musik? Das ist die Kapelle vom Bauverein, Frau Solnes. Der Polier lässt Ihnen sagen, dass er fertig ist und dass er den Kranz anbringen kann. Dann gehe ich jetzt selber runter. Was willst du denn da unten, Hallward? Muss bei den Arbeitern sein, da unten. Ja, da unten, natürlich, da unten. Ich tue das immer, ganz selbstverständlich. Sag dem Mann, er soll sich vorsehen, wenn er raufklettert. Versprich mir das, Hallward! Das sehen Sie, ich hab doch recht gehabt. Er hat die verrückte Idee aufgegeben. Ja, ja, ja. Ich bin sehr erleichtert. Es sind schon zwei Arbeiter von dem Gerüst gefallen. Sie waren beide sofort tot. Ich danke Ihnen, Freund Wangel, dass Sie ihn festgehalten haben. Mir wäre das nie gelungen. Das Freund Wangel versteht es halt, wie man jemanden festhält, wenn sie sich das einmal im Kopf gesetzt hat. Sehen Sie all die jungen Männer da drüben auf der Straße, Fräulein Wangel? Ja. Das sind meine Mitschüler, die wollen dem Meister zugucken. Ach, warum wollen Sie mir zugucken? Na, die wollen sehen, wie er zu feige ist, auf sein eigenes Haus zu klettern. Ach so, das wollen die kleinen Bubis. Er hat uns so lange unten gehalten. Jetzt wollen wir mal sehen, wie er selber unten bleibt, ausnahmsweise. Tja, das werden Sie nun diesmal leider nicht sehen. Ach, wo werden wir denn diesmal sehen? Hoch. Hoch oben bei dem Wetterhahn. Den? Nie im Leben. Er hat sich vorgenommen, bis zur Spitze zu klettern. Und da werden Sie ihn sehen. Ja, ja, vorgenommen, das glaube ich. Aber er kann es nicht, er schafft es nicht. Ihm wird schwindig schon lange, bevor er halb oben ist. Und dann müsste er wieder herunter, kriechen auf allen Vieren. Da schauen Sie, jetzt steigt der Polier über die Leiter hinauf. Den Kranz hat er auch. Soll bloß aufpassen. Aber das ist ja gar nicht der... Hallo, Baumeister! Rufen Sie ihn jetzt nicht! Er muss wieder runterkommen! Bewegt euch nicht, niemand bleibt ganz ruhig. Er steigt. Er steigt. Immer weiter und weiter. Immer höher und höher. Na gut, gut doch! Jetzt muss er umkehren. Er muss. Er steigt. Er steigt. Gleich ist er oben. Ich sterbe vor Angst, ich kann nicht mehr hinschauen. Ja, dann schauen Sie doch nicht hin. Jetzt steht er auf der obersten Mole. Bewegt euch nicht, niemand. Habe ich ihn die ganzen 10 Jahre lang gesehen. Wie fest er da steht. Auch wahnsinnig aufregend. Schaut ihn an. Jetzt zieht er den Kranz an die Spitze. Ich glaube es einfach nicht. Das ist unmöglich. Ja. Das Unmögliche. Das tut er jetzt. Können Sie sonst noch jemanden da oben bei ihm sehen? Da ist niemand anders. Doch, da ist jemand mit ihm erstreitet. Sie irren sich. Wahrscheinlich hören Sie auch nicht das Singen in der Luft. Das ist nur der Wind in den Baumkronen. Ich höre ein Singen. Ein gewaltiges Singen. Guck doch! Jetzt sieht er seinen Hut. Er winkt uns zu. Winkt uns zu. Er hat es geschafft. Hören Sie auf. Sind Sie wahnsinnig? Halt! Er muss zerschmettert sein. Sofort tot. Jetzt kann ich ihn da oben nicht mehr sehen. Entsetzlich. Er hat also doch nicht viel Kraft. Aber er hat die Spitze erreicht. Und ich habe die Harfen gehört in der Luft.